Kundgabe 4391. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.07.1948. Große Not. Scheideweg. Gnadenfrist. Nehmet Kenntnis davon, dass eine neue Zeit beginnt. Eine Zeit der Entbehrungen und Mühsale, wie sie die Welt zuvor noch nicht erlebt hat. Und ihr werdet am Scheidewege stehen, denn zwei Wege könnet ihr gehen. Ziel des einen ist eine neue, verbesserte irdische Welt, die ihr euch wünschet und daher auch schaffen zu können glaubt. Ziel des anderen ist das Reich außerhalb der Erde, das euch ein besseres Leben verspricht nach dem Leibestode. Und wenige nur werden diesen Weg gehen, dessen Ziel aber sicher ist, während die Massen strömen auf den Weg des Irdischen, der ins sichere Verderben führt. Glaubet meinen Worten, dass die Zeit gekommen ist, und stellet euch jetzt schon darauf ein, alles hinzugeben und mit der einfachsten Lebensführung zufrieden zu sein. Denn noch besitzet ihr viel im Vergleich zu der kommenden Zeit, wo nur wenige ihren Besitz behalten, sich aber dessen nicht erfreuen können, weil ihnen nun durch Mitmenschen genommen wird, was ich ihnen belasse. Niemand will es hören, dass ein Aufstieg nur illusorisch ist, dass ihr nur noch kurze Zeit in erträglichen Verhältnissen lebt, dass ein großer Umschwung vor euch liegt, der euch jeglicher Lebensfreude beraubt und euch vor harte Lebensforderung stellen wird. Doch er kommt ganz gewiss, weil die Zeit erfüllet ist. Und wenn euch meine Gnade zuvor schon darauf hinweiset, so geschieht dies nur zu dem Zweck, dass ihr euch freimachen sollet von irdischem Begehren, dass ihr euch keine Zukunftspläne machet, sondern mit erhöhtem Eifer strebet nach geistigen Gütern, die allein euch die schwere kommende Zeit erträglich machen und euch nützen werden. Denn mit ihnen könnet ihr arbeiten, wenn die Not groß ist und die Menschen am Verzweifeln sind. Doch ich kann sie nicht von euch abwenden. Vergesset ihr Menschen doch völlig eures Gottes auf der Jagd nach irdischem Gut. Ihr bedenket nur euren Körper und lasset die Seele darben. Und so nehme ich euch, was ihr dem Körper zugedacht, und biete euch jedoch zum Ausgleich köstliches Gut für die Seele. Nehmet ihr es an, so seid ihr gerettet für die Ewigkeit. Lehnet ihr es ab, so ist Körper und Seele verloren, denn aus eigener Kraft könnet ihr euren Körper nicht erhalten. Ich aber habe ein Ende dessen beschlossen und gebe euch nur noch eine letzte Gnadenfrist, in der ihr euch des Ernstes eurer Lage bewusst werden sollet. Und darum weise ich euch ständig darauf hin, bis der Tag wird gekommen sein, der alles wandeln wird. Denn was ich verkündet habe, erfüllet sich. Und ich sende euch Menschen nur deshalb Seher und Propheten zu, dass ihr wach werdet und allen Ernstes an eure Seele denket, die in größter Gefahr ist. Amen.